Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll. Ein Fischer saß daran, sah nach der Angel ruhevoll, kühl bis ans Herz hinan. Und wie er sitzt und wie er lauscht, teilt sich die Flut empor. Aus dem bewegten Wasser rauscht ein feuchtes Weib hervor. Der Fischer, Ballade von Johann Wolfgang von Goethe aus dem Jahr 1778. Ein Männertraum am Wasser. Kaum ein Wesen bringt die Herren so aus der Fassung wie der Anblick einer Meerjungfrau. Wenn so eine Zwitterexistenz plötzlich aus den Fluten auftaucht, nackt vom Gürtel aufwärts, pralle Brüste, wallendes Haar, dann schwinden so manchem Mann die Sinne. So auch dem Fischer, der bei Johann Wolfgang von Goethe arglos mit seiner Angel am Ufer sitzt. Das Wasser rauscht, das Wasser schwoll, netzt ihm den nackten Fuß. Sein Herz wuchs ihm so sehnsuchtsvoll wie bei der liebsten Gruß. Sie sprach zu ihm, sie sang zu ihm. Da war's um ihn geschehen. Halb zog sie ihn, halb sank er hin und ward nicht mehr gesehen. So sieht sie aus, die verhängnisvolle Affäre zwischen Meerjungfrau und Fischer. Die Begegnung endet damit, dass sie ihn zu sich in die Tiefe zieht, hinab in ihr Element, in dem der Fischer naturgemäß jämmerlich ertrinken muss. Er verschwindet auf Nimmerwiedersehen in den Armen des feuchten Weibes. Die Verlockungen des geheimnisvollen Fabelwesens haben ihm buchstäblich den Untergang beschert. Von der Meerjungfrau geht bei Goethe eine fast hypnotische Wirkung aus. Professor Andreas Krass ist Fachmann für Meerjungfrauen. Sie lockt ihn mit dem Versprechen, dass es unten bei ihr schöner ist, dass es kühler ist, dass es eine wunderbare Welt ist, die nicht näher spezifiziert wird. Aber das ist dann sozusagen wie eine Leinwand, auf die der Fischer, der Mann, dann seine eigenen Wünsche projizieren kann. Also letztlich ist sie das Medium seiner eigenen Wünsche, seiner eigenen Fantasien. Wenn es um Meerjungfrauen geht, dann geht es immer auch um Erotik, um Vorstellungen des Begehrens zwischen Mann und Frau. Es geht um zwei, die sich nicht kriegen können, weil sie zum Wasser und er zum Land gehört. Es geht um die Unmöglichkeit der Liebe, denn sie ist ein Fremdkörper, ganz buchstäblich, ein Mischwesen, halb Frau, halb Fisch. Liebe mit einer Meerjungfrau, das ist allein schon aufgrund der Körperunterschiede kaum vorstellbar. Liebe mit einer fischgeschwänzten Frau? Solch pragmatische Erwägungen hinterlassen selbst Experten zunächst einmal ratlos. Was nicht alles geht, ja. Also es gibt, habe ich zufällig mal gefunden bei meinen Recherchen, The Mermaid Problem. Und darum geht's genau. Wie kann man mit einer Frau Sex haben, deren Unterleib nicht menschlich ist? Und dadurch entsteht dann auch eine gewisse unfreiwillige Komik. Es ist schon bezeichnend, dass diese Erzählungen sich diesem Problem gar nicht stellen. Und Erzählungen über Meerjungfrauen gibt es genug. Ihre Artenvielfalt ist überraschend groß. Und mit jeder Erscheinungsform ändert sich auch das Wesen des Lockrufs, mit dem sie Männern erst Glücksversprechen macht, um sie dann ins Verderben zu stürzen. Dem mächtigen Sog dieses Begehrens nachzugeben, heißt immer auch, sich tödlicher Gefahr auszusetzen. Davon berichten in vielen Varianten Geschichten von der Meerjungfrau. Die Meerjungfrau. Artenvielfalt mit und ohne Fischschwanz. Der Lebensraum der Meerjungfrau ist ein Feuchtbiotop, in dem zahlreiche Spielarten auftauchen. Sirene, Melusine, Undine, Nymphe, mal mit und mal ohne Schwanz. Hinsichtlich ihrer Anatomie bietet das Fabelwesen ein überraschend breites Spektrum. Der Name Meerjungfrau als solcher sagt ja noch nichts über die Körperformen aus. Das sind dann ja Zuschreibungen, die wir dann in unserer Fantasie vornehmen oder die dann möglicherweise auch im Text benannt werden. Die Vorstellung, dass die Meerjungfrau ein weibliches Wesen ist, dessen Leib in einem Fischschwanz endet, ist dabei vergleichsweise jungen Datums. Sie stammt aus dem weltberühmten Märchen »Die kleine Meerjungfrau« des dänischen Schriftstellers Hans Christian Andersen. Der Literaturprofessor Andreas Krass hat die unterschiedlichen körperlichen Erscheinungsformen der Meerjungfrau über die Jahrhunderte hinweg miteinander verglichen. Ja, ich zähle alle Gestalten zu den Meerjungfrauen, die weiblich sind, die dem Wasser verbunden sind und die ein übernatürliches Wesen haben. Nicht unbedingt ein Fischwesen, also ich habe in meinem Buch versucht, die Geschichte der Anatomie der Meerjungfrau zu rekonstruieren. Und da hat sich herausgestellt, dass sie in der Antike in erster Linie als eine Vogelfrau angesehen wird, im Mittelalter als eine Schlangenfrau und spätestens seit Hans Christian Andersen, der sich dabei aber natürlich auf frühere Quellen bezieht, ist die Meerjungfrau eine Frau mit Fischschwanz. Verstörende Begegnungen mit Meerjungfrauen gibt es bereits in der Antike. Von einem, der Auszug ihrer Versuchung zu widerstehen, berichtet schon im 7. Jahrhundert vor Christus der griechische Dichter Homer in der Odyssee. Während die daheim ausharrende Ehefrau Penelope ihre Zeit mit Webarbeiten verbringt, ist der irrlichternde Kriegsheld Odysseus zahlreichen erotischen Versuchungen ausgesetzt. Die Begegnung mit den Sirenen ist eine Herausforderung der besonderen Art. Die Sirene, die Meerjungfrau der Antike. Mit ihrem verführerischen Gesang bringen die Sirenen Verderben und Tod über die Seefahrer. Es ist unmöglich, ihren Lockruf zu hören und ihm nicht zu verfallen. Wer die betörenden Lieder vernimmt, der wird unweigerlich zerfleischt und gefressen. Wer diesen Sirenen unberaten sich nähert und anhört, was sie ihm singen, der kehrt nimmer nach Hause. Bei Odysseus ist es so, dass die Sirenen, so heißen ja die Meerjungfrauen bei Odysseus, gar nicht in ihrer Körpergestalt beschrieben werden. Aber man kann aus zeitgenössischen antiken Quellen, aus Abbildungen auch schließen, dass es sich um die Vorstellung handeln muss, dass diese Wesen einen Unterkörper eines Greifvogels haben und den Oberkörper einer schönen Frau. Ihre Schönheit ist vor allem eine Schönheit des Gesangs. Die Gefahr liegt in der Grausamkeit ihrer Krallen, die von den Seefahrern, die sie in ihre Gewalt bringen, nur Skelette übrig lassen. Die Sirenen sitzen auf grasigen Auen und wollen mit tönenden Liedern Zauber verbreiten. Doch liegen daneben in Menge auf Haufen faulende Menschen, Knochen und schrumpfende Häute an ihnen. Das ist zunächst einmal eine hypnotische Wirkung, die akustisch vermittelt wird, so eine Art akustischer Magnetismus. Nun wäre Odysseus nicht Odysseus, wenn es ihm nicht gelänge, den verführerischen Liedern zu lauschen und gleichzeitig vor den tödlichen Vogelkrallen sicher zu sein. Bei der Vorbeifahrt lässt er sich am Bootsmast festbinden und weist die rudernden Gefährten an, sich die Ohren mit Wachs zu verkleben. So hören jene weder den lockenden Gesang noch die verzweifelten Schreie des am Mastbaum zappelnden Kapitäns, man möge ihn doch um alles in der Welt losbinden. Odysseus ist um eine sinnliche Erfahrung reicher und die Schiffsbesatzung kommt mit dem Leben davon. Nur die Sirenen sind leer ausgegangen, zumindest dieses eine Mal. Melusine, die Meerjungfrau im Mittelalter. In der europäischen Literatur des Mittelalters treffen wir auf Melusine, einen neuen Typus der Meerjungfrau. Sie ist eine liebreizende, wenn auch geheimnisvolle Frauengestalt. Vor den Normalsterblichen verbirgt die Fee aus dem Wasser nämlich ihre wahre Natur, den hässlichen Schlangenschwanz, der ihr unterhalb des Nabels anstelle von Unterleib und Beinen wächst. Melusine macht dem männlichen Helden einen Heiratsantrag, verspricht ihm Reichtum und zahlreiche Nachkommenschaft. Und dann nimmt das Drama seinen vorherbestimmten Lauf. Literaturprofessor Andreas Krass. Die Melusine in den mittelalterlichen Romanen ist eine Art Brunnenfee. Sie ist also auch dem Element des Wassers zugeordnet. Und der Mann muss, um sie lieben zu können, diese Grenze überschreiten. Diese Grenze ist an ein Tabu geknüpft, nämlich, dass er sie niemals am Samstagnachmittag im Bad besuchen und beobachten darf. Und natürlich werden diese Tabus, das war ja schon beim Sündenfall so, aufgestellt, damit sie gebrochen werden. Und auch er bricht dieses Tabu und sieht dann, dass sie sich am Samstagnachmittag im Bad, im Wasser, in eine Schlangenfrau verwandelt. Mit dem Schwert bohrt der von bösen Vorahnungen getriebene Ehemann ein Loch in die Badezimmertür, hinter der Melusine mit Körperpflege beschäftigt ist. Wie ein Voyeur in der Piepshow ist er gleichzeitig gebannt und angeekelt von dem, was er dort erblickt. Raimund sah nun durch das Loch hinein und sah, dass seine Frau und Gemahlin nackt in einem Bade saß. Und sie war ein vom Nabel aufwärts unermesslich und unaussprechlich schönes Bild von einer Frau und von unsäglich schönem Leib und Gesicht. Aber vom Nabel hinab war sie ein großer, langer, feindlicher und ungeheurer Wurmschwanz von blauer Lasur und überall mit silbernen Tropfen besprengt, wie denn eine Schlange gewöhnlich aussieht. Aus dem Melusine-Roman von Thüring von Ringoltingen aus dem Jahr 1456. Die Ehe mit Melusine ist zum Scheitern verurteilt. An dem Vertrauensbruch zerbricht die Beziehung. Besonders tragisch ist der Verlust für Raimund, da er seiner Feenfrau seine gesamte bürgerliche Existenz verdankt. Doch der übermächtigen Schlangendame ist er nicht gewachsen. Die Angst vor ihr ist letztlich größer als die Liebe. Es ist eigentlich eine patriarchalische Geschichte, also eine Geschichte, in der genau erklärt wird, was die Attribute der Männlichkeit sind. Und der Held, Raimund heißt er, steht am Anfang des Romans geradezu mittellos da. Sie sorgt dafür, dass er ein Land bekommt, sie heiratet ihn, sodass er eine Frau an seiner Seite hat, sie erbaut Burgen, Schlösser, Klöster, sie schenkt ihm 10 Söhne, also alles, was ihn als Mann ausmacht, bekommt er eigentlich nur von Melusine. Und das ist das Geheimnis, würde ich mal sagen, des Patriarchats, dass der Mann immer auch mit der Sorge zu kämpfen hat, dass nicht er der Ursprung all dessen ist, sondern die Frau, weil die Frau diejenige ist, die Leben schenken kann, die gebären kann. Das kann der Mann ja nun nicht. Die Nymphe, die Meerjungfrau in der Romantik. Bei den romantischen Nymphen ist es so, dass man Typen unterscheiden kann. Das ist die Lorelei und dann ist es die Undine. Die Lorelei ist ja geradezu die Verkörperung der deutschen Romantik, der deutschen Rheinromantik. Die Undine kennt man sehr gut aus der Erzählung von Fouquet. Da haben sehr viele Dichterinnen und Dichter darauf Bezug genommen. Und diese romantischen Nymphen haben noch mal ein ganz eigenes Gepräge im Vergleich jetzt zu den Sirenen, zu den Melusinen und auch zu den modernen Meerjungfrauen. Zunächst zur Lorelei, Heldin der bekannten Ballade, Sinnbild der unglücklichen Liebe. Sie lebt am Rhein, wo ihr die Männer reihenweise verfallen. Nur einer fängt kein Feuer. Seinetwegen nimmt Lorelei sich das Leben und stürzt sich aus Liebeskummer in die Fluten. Der Widerhall ihrer Stimme ist das Einzige, was von ihr bleibt. Wie die Sirenen der Antike verwirrt auch Lorelei mit ihrem tödlichen Gesang fortan die vorbeifahrenden Schiffer. Die schöne Verführerin hingegen sitzt inmitten der Fluten auf ihrem Felsen und kämmt sich ungerührt ihr langes, blondes Haar. Sie kämmt es mit goldenem Kamme und singt ein Lied dabei. Das hat eine wundersame, gewaltige Melodei. Ich glaube, die Wellen verschlingen am Ende Schiffer und Kahn. Und das hat mit ihrem Singen die Lorelei getan. Heinrich Heines Lied von der Lorelei aus dem Jahr 1824. Sie ist ein Opfer, also im Grunde genommen ist es eine Art bürgerliches Trauerspiel, das in dieser Ballade erzählt wird. Es geht um eine junge Frau, die enttäuscht wird. Der Mann, von dem sie offenbar verlassen und nicht erhört wird, scheint ein Fürst zu sein. Also man kann sich da vorstellen, ein Bürgermädchen wird von einem Fürsten verführt, sitzen gelassen und verwandelt sich dann in eine Rächerin und wechselt erst dann ihren Zustand in einen Elementargeist. Und sie ist ja auch letztlich verdammt zur Rache, indem sie immer wieder Männer in den Tod zieht. Lorelei, die verführte Verführerin. Die Romantik liebt tragisch verwickelte Liebesgeschichten mit tödlichem Ausgang. Ähnlich hoffnungslos präsentiert sich auch die Geschichte der Undine, einer weiteren Nymphe aus dieser Zeit. Wie ihre mittelalterliche Schwester Melusine bleibt auch Undine nach der Heirat mit einem irdischen Mann, dem Element des Wassers, verhängnisvoll eng verbunden. Der ihr zugeordnete Fluss ist die Donau. Bei Undine ist es so, dass sie auch ein Elementargeist ist, der sich wünscht, eine menschliche Seele zu erwerben. Denn die Elementargeister sind menschenähnliche, aber seelenlose Menschen. Und der Vater der Undine hat für seine Tochter ein besseres Leben sich erdacht und inszeniert dann die Begegnung zwischen der jungen Undine und einem Ritter, der dort zufällig an einer Halbinsel vorbeikommt, auf sie trifft. Und er verliebt sich in sie. Sie ist das Vorbild einer Art Kindfrau. Sie ist eigentlich eine Art unschuldige Lolita, wenn man so will, der Ritter dann letztlich auch verfällt. Ritter Huldbrand, der frischgebackene Ehemann, soll nun dafür sorgen, dass seine Undine dem feuchten Element fern bleibt. Vor allem darf er sie keinesfalls in Wassernähe beleidigen, so lautet die Vorschrift, sonst müsste sie ihn verlassen. Doch natürlich kommt es, wie es kommen muss. Das Gebot wird missachtet. Während einer Kahnfahrt auf der Donau lässt sich Huldbrand zu unbedachten Äußerungen hinreißen und bedauert, eine Verbindung mit dem Meerfräulein eingegangen zu sein. Das kommt davon, wenn gleich sich nicht zugleich gesellt, wenn Mensch und Meerfräulein ein wunderliches Bündnis schließen. Undine, eine Erzählung von Friedrich de la Motte Fouquet aus dem Jahr 1811. So nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Tief gekränkt lässt Undine sich ins Wasser fallen und verschwindet in der Tiefe. Bald aber war sie in die Donau ganz verronnen. Nur flüsterten noch kleine Wellchen schluchzend um den Kahn. Und fast vernehmlich war's, als sprächen sie: O weh, o weh. Ach, bleibe treu, o weh. Treue ist es Rittersache leider nicht. Die Situation verschärft sich, als Huldbrand sich erneut vermählt. Doch auch dieser konventionellen Verbindung mit Undines menschlicher Rivalin ist kein Glück beschieden. Denn die auf Rache sinnende Nymphe kehrt aus dem Wasser zurück und küsst den Liebesverräter zu Tode. Meerjungfrauenexperte Professor Krass. Wenn man versucht, aus der Erzählung, also sozusagen eine Lehre zu destillieren, dann kann man vielleicht sagen, dass in diesen romantischen Geschichten und insbesondere in der Undine ein Dreiecksverhältnis inszeniert wird, wie man es in Ansätzen schon von Homer kennt, nämlich der Mann, der zwischen der leidenschaftlichen Liebe zu einer Frau einerseits und dann der bürgerlichen Ehe zu einer anderen Frau steht und nicht dazu in der Lage ist, diese beiden Formen des Begehrens zu integrieren. Also er muss diese beiden Aspekte auf zwei verschiedene Frauen aufspalten und dann kommt es also zu einer Konkurrenz, zu einer Rivalität zwischen diesen beiden Formen des Begehrens und er überlässt sich zuerst der passionierten Liebe zur Nymphe, dann aber entscheidet er sich für die bürgerliche, vernünftige Beziehung, wird am Ende aber von seinem leidenschaftlichen Begehren wieder eingeholt. Wird von mehr Jungfrauen erzählt, dann ist immer auch von Liebe viel die Rede. aber noch viel mehr von Leid und Sterben. Die heißblütige Liebe eines Mannes zu einer Wasserfrau ist unvereinbar mit der Vorstellung von einer wohlgeordneten Existenz. Geschichten von Meerjungfrauen sind deshalb immer auch Geschichten über gescheiterte Sehnsüchte und Leidenschaften. Es geht also um die Unmöglichkeit der Liebe. Mir scheint, dass diese Literaturgeschichte der Meerjungfrauen zugleich eine Literaturgeschichte der Liebe ist, auch eine Geschichte des Geschlechterverhältnisses, und das scheint nie harmonisch zu sein. Also es ist natürlich auch so, dass es sich nicht lohnt, Liebesgeschichten zu erzählen, die glücklich verlaufen und glücklich ausgehen. Das kann man in Groschenheften lesen. Liebesgeschichten werden erst dann interessant, wenn die Liebe schwierig ist oder wenn die Liebe gar, wie in der Literaturgeschichte der Meerjungfrau, unmöglich ist. Die kleine Meerjungfrau, Hans Christian Andersen und die Moderne. Die wohl populärste Geschichte über Mensch und Nymphe. Unendlich traurig, weil die kleine Meerjungfrau von ihrem Geliebten unerhört bleibt und ihn schließlich an eine Menschenfrau verlieren muss. Grässlich, weil sie ihren Fischschwanz gegen ein paar menschlicher Beine tauscht, um auf der Erde zu wandeln, was nur unter allergrößten Schmerzen möglich ist. Ich kann mich erinnern, ich habe als Kind diese Geschichte gelesen und das hat mich ganz fürchterlich erschüttert, dass sich die Meerjungfrau die Möglichkeit, als Mensch auf der Erde zu wandeln, um den Preis erkauft, dass jeder Schritt wie ein Dolchstich ist. Also es ist ein großes Opfer, das sie da bringt, und das scheint mir auch genau das Charakteristikum dieses Märchens zu sein, dass hier letztlich eine Opfergeschichte erzählt wird, die Geschichte eines weiblichen Opfers für einen Mann. Keine Hoffnung also? Kein Happy End für die Meerjungfrau? Soll denn das immer gleiche Lied von Verlassen und Verlassenwerden ewig so weitergehen? Ist da kein Lichtschimmer am Meereshorizont? Doch, es gibt Hoffnung. Von Walt Disney. Und zwar in der Zeichentrickversion des Märchens von Hans Christian Andersen. Für The Little Mermaid, zu Deutsch Ariel, die Meerjungfrau, erfüllt sich am Ende ihr größter Wunsch. Sie darf heiraten. Am Ende bekommt die Prinzessin ihren Prinzen, aber die Version von Walt Disney, die hat auch ihre Tücken. Außerdem wird in dem Film auch wunderbar vorgeführt, dass der Prinz eigentlich gar keine Augen für Frauen hat. Der muss erstmal von den Tieren, die die Ariel begleiten, zur romantischen Liebe überredet werden, damit er überhaupt auf die Idee kommt, dass man ein Mädchen auch küssen kann. Wer liebt, der darf die Hoffnung also nie aufgeben. Was für ein Glück.